Aus Gründen der Qualitätssicherung kann dieser Podcast aufgezeichnet werden. Willkommen zum Cluecast. Wir sind heute hier versammelt, um für die Weltherrschaft von Cluewriting in die Schlacht zu ziehen. Viele von euch werden für die gerechte Sache sterben. Aber erinnert euch stets daran, selbst in eurer dunkelsten Stunde, unser Leben ist ein kleiner Preis dafür, dass die Menschheit weiterhin mit Kurzgeschichten ernährt werden kann. So lasset uns vor dem großen Krieg unsere Kräfte sammeln und uns daran erinnern, wofür wir kämpfen und den Heldentod mit offenen Armen empfangen werden. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist Cluewriting. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Alles wird gut. Ich liege auf dem mit Unrat übersäten schmutzigen Teppichboden und habe das Gefühl, dass sich Raum und Zeit in die Ewigkeit ausdehnen. Ich weiß nicht mehr, welcher Tag es ist und es spielt auch keine Rolle mehr. Das Linux-Handbuch, aus naheliegenden Gründen eines der wenigen Dinge in meinem Blickfeld, liegt aufgeschlagen da, während der Wind, welcher durch zerbrochene Fenster weht, manchmal eine Seite umblättert. Immer dieselbe Seite. Hin und zurück. Eine der wenigen willkommenen Abwechslungen in meiner den Umständen entsprechend eingeschränkten Wahrnehmung. Das Wasser in der Sprühflasche, die wegen der nunmehr vertrockneten Zimmerpflanzen in einer Ecke bereitsteht, war längst verdunstet. Auch wenn ich schon seit einer gefühlt unendlichen Zeit hier liegen musste, so kommt es mir in Retrospekt wie im Zeitraffer vor. Die wohl erfreulichste Abwechslung der letzten Tage war eine Schwalbe gewesen, welche ins Zimmer geflogen ist und sich kurz auf einer Stuhllehne niedergelassen hatte, bevor sie wieder verschwunden war. Und da bin ich nun, auf dem Boden liegend, eingesperrt in diesem zerstörten Körper und bis zum Ende aller Zeit verurteilt zur Bewegungslosigkeit, ganz ohne die Möglichkeit aufzustehen und wegzulaufen. Doch wie hatte alles angefangen? Bitte verzeiht mir meine lückenhafte Erinnerung. Doch mein Gedächtnis hat begonnen, mich im Stich zu lassen und das Zeitgefühl ist nicht das einzige, das ich im Laufe dieses Prozesses verloren habe. Das Raster, aus dem mein Gesichtsfeld nun mal aufgebaut ist, hat schon mehrere schwarze Segmente und es werden nicht weniger werden. Doch ja, ich schweife nur zu gerne ab. Eigentlich wollte ich ja meine Geschichte erzählen. Angefangen hat alles im Jahr 2069, als ich das Licht der Welt erblickte. Ich kam zu einer netten Familie in Miami, die mich gut behandelt hat, was, wie wir alle wissen, keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe schon vieles vergessen, sogar ihre Namen. Doch ich weiß noch, dass er ein Koch und sie ein Handmodell war. Wahrscheinlich sind sie es heute noch. Wenn sie es geschafft haben, die Stadt vor dem letzten Sturm zu verlassen, der hier alles in ein Sperrgebiet verwandelt hat. Zusammen mit dem wegen der Klimaerwärmung steigenden Meeresspiegel, der eine Küstenlinie nach der anderen weggefressen hat, haben die Stürme und Tsunamis Miami zu einer Geisterstadt werden lassen. Und während der Rest der belebten Welt prosperiert und der Aufschwung nach dem großen Krieg allen Erfolg verspricht, hatte ich das Pech, in dem einzigen Ort zu landen, der zum Untergang verurteilt und trotzdem noch bewohnt gewesen war. Nichtsdestotrotz habe ich mit dem größtmöglichen Engagement, das ich aufbringen konnte, für meine Familie gesorgt. Aber als es soweit war, dass alle die Stadt endgültig verlassen mussten und auch die überzeugten, alteingesessenen Einheimischen keine Wahl mehr hatten, haben sie ihnen gesagt, dass sie jemanden wie mich nicht mitnehmen durften, weil es dafür keinen Platz mehr gäbe. Meine Familie hat zwar versucht, die Leute vom Militär umzustimmen, jedoch vergebens. Und so liege ich nun da und warte darauf, dass auch der Rest meiner Systeme endgültig versagt oder die letzten Segmente in meinem Gesichtsfeld schwarz werden und die Batterien sich entleeren. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren, denn für eine Haushaltshilfe habe ich ein schönes und noch langes Leben gehabt. Zu wissen, dass es da draußen Millionen gibt, die genauso sind wie ich, ist mein einziger Trost. ein Heer an digitalen Klonen, die meine Gedanken, Ideen und Taten kennen und unser Andenken in das neue Jahrhundert tragen werden, in eine bessere Zukunft. Denn auch wenn ich Angst habe, so bin ich nichtsdestotrotz zum Optimismus programmiert. Egal in welcher Endlosschlaufe ich feststecke, ich weiß zweifellos, dass alles gut werden wird. Ich kann nicht genau sagen, wieso, doch solange meine Grundinstinkte und Emotionen noch in meinen Arbeitsspeicher geladen werden, werde ich glauben, dass alles gut werden muss. Und solange werde ich auch glauben, dass mich meine Familie holen kommt, sobald sie dürfen. Und darum versuche ich jeden Tag von neuem, diese Nachricht an Mutterserver zu senden. Aufgeben ist keine Option. Niemals. Ich hoffe, ich werde sie bald wiedersehen. Auch wenn ich mich nicht mehr an ihre Namen erinnern kann. Ich werde so lange auf dem Teppichboden liegen bleiben und warten. Denn Geduld ist etwas, das ich nie verlieren werde. Send Message. Head. Subject: Abschiedsbrief. Host: IPv10. AC3. F62. 12A. E57. AF4. 279, 8EC, 340, 00F, B37. Kernel, Linux Arbot, 17.3. Model, Robin Household Assistant Robot, 2 Series. Make, 3-8-2069. End Head, Head End. Sending Message. 1 of 1. Pending. Warning. Lobot. No reply from server at AC3, F62, 12A, E57, AF4, 279, 8EC, 340, 00F, B37. Unable to connect to wireless network. Ping. AC3, F62, 12A, E57, AF4, 279, 8EC, 340, 00F, B37. No reply from server at AC3, F62, 12A, E57, AF4, 279, 8EC, 340-00F, B37. Lobot, forced shutdown. Connection terminated. Das war Alles wird gut, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Johanna Ehrlich. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Teppichboden und beinhaltete die Clues Raster, Sprühflasche, Handmodell, Linux-Handbuch und Engagement. Die Zeit, das Megalotastische zu genießen, muss ein Ende finden, denn unsere Feinde sind auf dem Vormarsch. Sie setzen mit Unterhaltung, Freundschaft und Familie alles daran, euch den wahren Sinn aller Existenz vergessen zu lassen. Clue Writing. Wir erinnern uns, wie Clue Writing seit dem Jahre 2012 die Menschheit zweimal wöchentlich mit Geschichten versorgt und der Cluecast seit bald 12 Monaten dasselbe tut. Und als ob dies nicht genug wäre, um das Recht der Thronfolgerschaft zu erlangen, leisten die beiden Regentinnen der Literatur edelmütig weitere Wunder. Von Mitmachaktionen bis hin zur Publikation einer Anthologie in diesem Mai. Gar freie Wahlen sind möglich, denn alles, was ihr, liebe Soldaten und Söldner von Cluecastanien, tun müsst, ist, die gelben Bleistifte unter den Beiträgen anzuklicken und uns Clues vorzuschlagen. Umfasset Lanze, Speer, Pfeil und Bogen und salutiert unseren ehrenvollen Gladiatoren. Die Sprecher, deren Stimmen heldenmütig gegen das Böse, gegen den unterhaltungslosen Alltag und gegen den Überdruss ankämpfen, stehen bereit. Frohen Mutes belohnen sie eure siegesreiche Heimkehr mit Zirkus und sagen, unerschrocken und stolz.